Es war einmal, wir schrieben das Jahr 2003, da kam ein Piratenkapitän daher, adaptierte in Gestik, Mimik und Körperrhythmus Keith Richards von den Rolling Stones und Johnny Depp als Jack Sparrow hatte den Piratenfilm wiederbelebt. Vier Teile von Fluch der Karibik liegen inzwischen vor, doch wer dachte, der fünfte Teil ist in weiter Ferne, wird mit Lone Ranger eines Besseren belehrt, zumindest hat es den Anschein. Denn Johnny Depp und Regisseur Gore Verbinski kochen die gleiche Suppe, die sie in Fluch der Karibik kochten. Eine Mischung aus Action und Comedy, wie Johnny Depp verlautbart. Action-based and comedy-based. Doch war diese Mischung beim Piratenfilm noch interessant, ist sie es bei diesem Western nicht mehr. Sie wirkt nur wiedergekäut. Gut, Johnny Depp als indianischer Gefährte Tonto an der Seite des Lone Rangers. Aber wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Er schippert nicht mehr über den Ozean, sondern reitet durch das legendäre Monument Valley und findet dort seinen Gefährten. Eine Vision aus dem Jenseits sagte mir, ein großer Krieger und Seelenwanderer wird mir auf der Suche helfen. Ein anderer wäre mir lieber gewesen, aber der große Vater wird wissen, was er tut. Natürlich sind die Glasperlen im Haar des Piraten beim Indianer durch Federn ersetzt. Auf den Kopf prangt kein Dreispitz, sondern ein toter Rabe. Aber auch hier bei Tonto findet man das gleiche Verschrobene wie bei Jack Sparrow. Immer ein wenig wankend, immer ein wenig schwankend, lallend auch und nie so ganz in der Realität verhaftet sein. Johnny Depp spielt also nur in anderer Verkleidung eine weitere Keith Richards Adaption. Lone Ranger lebt mithin vom Recycling oder besser stirbt daran. Hinzu kommt, dass dies ein Film ist, der an sich aus Zweien besteht, die aber nicht zueinander kommen können. Auf der einen Seite die öde, computergesteuerte Action-Ästhetik, auf der anderen Seite die liebevolle Verbeugung vor dem Genre mit all den Zitaten aus den klassischen US- und den Italo-Western. Monument Valley, das ist natürlich John Ford, die Geschichte des Eisenbahnmagnaten in Lone Ranger, das ist Sergio Leone und Spiel mir das Lied vom Tod. Und was ja an sich durchaus für Lone Ranger sprechen könnte, mit seiner Tonto-Figur erzählt dieser Film auch von der Gier des weißen Mannes und der Ausrottung der Native Americans. Johnny Depp meint, er habe mit seiner Tonto-Figur die falsche Darstellung des Indianers im Kino seit den Anfängen des Films entlarven wollen. I had for so long been interested in debunking how the Native Americans had been treated in cinema since the beginning of cinema. Doch beide Filme, die Lone Ranger ist, vertragen sich nicht. Befindet man sich also für einen Moment auf Fullspeed im Computer-Generated Image-Action-Gewitter, erfolgt ein Full-Stop und es geht weiter im Ton der großen Tragödie mit diesem Comanchen Tonto als Traumatisierten, der Unglück über sein Volk gebracht hat. Um dann, nach dem nächsten Schnitt, nun ja, wie sagte Johnny Depp programmatisch über diesen Film? Action-based and comedy-based. Action und Comedy. Doch es bedarf schon eines Charlie Chaplin, eines Billy Wilder oder eines Roberto Benigni, um das Grauen und die Komik im Slapstick überzeugend zusammenzubinden. Lone Ranger ist ein weiteres Beispiel, dass Hollywoods aktuelles Problem vor allem darin besteht, verzweifelt mit Reanimation und Recycling Geld zu machen. Präziser, zu versuchen, Geld zu machen. Wir haben uns verirrt, oder? Könnte schlimmer sein. Schlimmer?